Und alsbald, da er noch redet, kam er zum Judas der Zwölfen eine, und eine große Schar mit ihm, mit Schwerten und mit Stangen, von den hohen Priester und Schriftgelehrten und Ältesten. Und der Verräter hätte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, welchen ich küssen würde, der ist's, den greifet und führet ihn gewiss. Und da er kam, trat er bald zu ihm.